Dialog 7. Ja, das ist richtig. Ich bin Schweizerin und wohne in Zürich. Aber im Moment arbeite ich in Heidelberg. Sie haben meine Visitenkarte, ja? Die Telefonnummer geht natürlich nicht, aber die E-Mail-Adresse ist in Ordnung. info@buroy.com. Die geht immer.